Dies sind unsere Schlagzeilen. Integration als große Herausforderung, Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Schamalow im Viertelfinale. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Der Planungsbau- und Umweltausschuss der Stadt Hoya empfahl am Montagabend bei einer Enthaltung den Zuschuss der Stadt für einen etwa 30 Meter langen Unterstand für Zuschauer auf dem A-Platz am Schul- und Sportzentrum Hoya. Dort finden Fußballpunktspiele der Sportgemeinschaft Hoya statt. Der Bau kostet etwa 30.000 Euro. Am Montag, den 25. Januar, entscheidet der Rat der Stadt Hoya über die Förderung für den Bau des Unterstandes. Am Montag begann für den hiesigen Bundestagsabgeordneten Mike Beermann die erste Sitzungswoche im neuen Jahr. Nach einem intensiven Jahr 2015 warten auch weiterhin viele Herausforderungen auf die Politik, so Beermann. Im Fokus stehe dabei die Flüchtlingspolitik. Die größte Herausforderung, die wir natürlich auch in diesem Jahr bewältigen müssen, sind die Flüchtlingsströme. Und ich bin mir sicher, dass es gelingen wird, dass wir eine spürbare Reduzierung des Flüchtlingsstromes in unser Land, generell auch nach Europa, hinbekommen werden. Was natürlich eine große Herausforderung ebenfalls sein wird, und das wird sich bis in die Kommunen, bei uns auch im Landkreis Nienburg, hin auswirken, ist natürlich die Integration von den Menschen, die zu uns kommen und länger bleiben wollen oder auch länger bleiben müssen. Zu dem schweren Verkehrsunfall auf der L370 in Husum am vergangenen Montag hofft die Polizei Stolzenau auf Zeugenhinweise. Der Wagen einer 32-jährigen Husumerin und der eines 29-jährigen Neustädters kollidierten gegen 17.40 Uhr miteinander. Die Frau kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Unfallverständiger hinzugezogen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Damenmannschaft der SG Schamalow steht im Viertelfinale des Fußball-Niedersachsen-Pokals. Im Achtelfinale setzten sich die Kreis-Nienburgerinnen zuletzt gegen Barum mit 3:1 durch. Der bisherige Oberliga-Verlauf sieht jedoch alles andere als rosig aus. Aktuell ist die SGS Vorletzter. Der Auftakt 2016 im Pokal soll nun mit dem neuen Trainer Andreas Laurin erfolgreich gestaltet werden. Gegner ist hier der HSC Hannover. Den Ligakonkurrenten kennt die Mannschaft um Spielerin Mona Dunkhorst. Ist auf jeden Fall ein Gegner, den wir schlagen können und vielleicht sogar auch müssen. In den letzten Spielen gegen den HSC war es eigentlich immer sehr ausgeglichen. Anstoß der Partie ist am 14.02. um 13 Uhr in Schamalow. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.